Ich denke, dass ich mir sicher bin. Anhörung vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe des Repräsentantenhauses. Oktober 1947. Die Beteiligten. Bertolt Brecht, Schriftsteller. Robert E. Stripling, Chefermittler. Ich koordiniere die Ermittlungen und führe zumeist auch die Befragungen durch. J. Parnell Thomas, New Jersey. Ich führe den Vorsitz des Komitees für unamerikanische Umtriebe. John McDowell, Pennsylvania. Beisitzer in diesem Verfahren. Richard B. Vail, Illinois. Ebenfalls Beisitzer in der Causa Brecht. Bartley Crum, Rechtsbeistand von Mr. Brecht und einigen anderen hier Geladenen. Robert W. Kenny, aus der gleichen Kanzlei wie Mr. Crum. David Baumgart, Übersetzer. Bevor diese Anhörung beginnt, möchte ich einige der grundlegenden Prinzipien darlegen, von denen das Komitee für unamerikanische Umtriebe in seiner Untersuchung mutmaßlicher subversiver Einflüsse in Amerikas Filmindustrie geleitet wird. Das Komitee ist sich des Ausmaßes des Untersuchungsgegenstandes bewusst. Die Filmindustrie steht für Vermögenswerte von Milliarden von Dollar. Sie steht für tausende Arbeitsplätze vom ungelernten Hilfsarbeiter bis hin zu hochbezahlten Schauspielern und Führungskräften. Darüber hinaus verkörpert die Filmindustrie die wahrscheinlich größte Quelle der Unterhaltung für die amerikanische Öffentlichkeit. Jede Woche besuchen mehr als 85 Millionen Menschen die Kinos. Es ist jedoch eben jenes Ausmaß des Einflussbereichs der Filmindustrie, das diese Untersuchung so unerlässlich macht. Wir sind uns sicherlich alle des ungeheuren Einflusses bewusst, den Filme auf das Massenpublikum weit über die Hollywood-Sets hinaus ausüben. Wir alle begreifen, dass das in den Lichtspielhäusern Gesehene einen ungeheuren Einfluss auf das Denken und Handeln der Bürger ausübt. Angesichts dieses unermesslichen Effekts, den die Filmindustrie auf das Leben der amerikanischen Bürger ausübt, ist es nicht abwegig, sondern vielmehr zwingend, dass subversive und undemokratische Kräfte dieses Medium zu unamerikanischen Zwecken zu missbrauchen suchen. Ich möchte gleich zu Beginn dieser Anhörung betonen, dass die Tatsache, dass das Komitee für unamerikanische Umtriebe mutmaßliche kommunistische Einflüsse auf und Unterwanderung in der Filmindustrie untersucht, nicht als Angriff auf die Mehrheit der Personen verstanden und interpretiert werden darf, die diesem großartigen Gewerbe zugehörig sind. Ich bin zuversichtlich, dass die allermeisten Filmschaffenden patriotische und treue Amerikaner sind. Dieses Komitee unter dem Mandat des Repräsentantenhauses hat die Pflicht, subversive Elemente, wo auch immer sie zu finden sind, bloßzustellen und anzuprangern. Wie ich bereits dargelegt habe, steht zu vermuten, dass eben solche Elemente verzweifelt danach streben, sich Zugang zur Filmindustrie zu verschaffen, einzig aus dem Grund, dass sie eine solch gewaltige Waffe für Erziehung und Propaganda darstellt. Aufgrund von Voruntersuchungen hält es dieses Komitee für erwiesen, dass Kommunisten dergleichen Bestrebungen in Hollywood bereits mit beachtlichem Erfolg unternommen haben. Das Problem kommunistischer Unterwanderung ist nicht auf die Filmindustrie beschränkt. Dass selbst die Staatsgewalt nicht immun ist gegen diese Bedrohung, zeigt die Tatsache, dass derzeit 11 Millionen Dollar aufgewendet werden, um den öffentlichen Dienst von Kommunisten zu säubern. Darüber hinaus haben sich Kommunisten in den Führungsebenen einiger großer und mächtiger Gewerkschaften verschanzt. Allerdings darf man nicht, lediglich weil es Kommunisten unter den Gewerkschaftsführern, beispielsweise von Hafenarbeitern oder Matrosen gibt, folgern, dass die Besitzer der Reedereien Kommunisten und Sympathisanten sind, noch dass die Mehrheit der Arbeiter dieses Industriezweigs einer unamerikanischen Denkweise anhängen. Genauso verhält es sich in der Filmindustrie. Es kann nicht genug betont werden, wie schwerwiegend die Problematik kommunistischer Infiltration ist, der sich viele Branchen in den Vereinigten Staaten ausgesetzt sehen. Seit Jahren höhlen Kommunisten Amerikas demokratische Organe von innen heraus unerbittlich aus. Obwohl sie nie zahlreich waren, haben Kommunisten doch Wege entwickelt, die Abläufe von Gewerkschaften und anderen Großunternehmen dieses Landes zu lenken, indem sie einige wenige Schlüsselpositionen in den Führungsebenen besetzen. Es betrübt mich, sagen zu müssen, dass ich dieses Verfahren für die Kommunisten als erstaunlich lohnend erwiesen hat. Seit eh und je wurden sie dabei unterstützt von Nicht-Kommunisten, die entweder den Zielen des Kommunismus wohlwollend gegenüberstanden oder sich weigerten, die Gefahren kommunistischer Unterwanderung anzuerkennen. Das endgültige Ziel der Kommunisten ist allseits bekannt. Trotz vereinzelter Behauptungen des Gegenteils arbeitet die kommunistische Bewegung darauf hin, von der Sowjetunion beherrschte totalitäre Regierungen in allen Ländern der Welt zu errichten. Und die Kommunisten sind gewillt, wenn nötig, Zwang und Gewalt einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Vereinigten Staaten sind eines der größten Hindernisse dieser Bewegung. Diese Tatsache wurde unlängst alarmierend sichtbar gemacht durch die Bekanntgabe der Kommunistischen Internationale, einer weltweit agierende Partei zur Beförderung der weltweiten kommunistischen Revolution, die bis dato im Geheimen agierte. Die gegen die Vereinigten Staaten gerichteten Schmähungen dieser internationalen kommunistischen Organisation zeigen deutlich, dass Amerika als hauptsächlicher Stolperstein der sowjetischen Pläne zur Weltbeherrschung angesehen wird und dementsprechend das Hauptziel im sogenannten ideologischen Krieg der Sowjetunion gegen nicht-sowjetische Regierungen darstellt. Es steht außer Frage, dass es Kommunisten in Hollywood gibt. Wir dürfen ihre Bedeutsamkeit dort nicht unterschätzen und dass sich ihr Einfluss bereits bemerkbar gemacht hat, bezeugt der internationale Aufruhr in der Branche über die Kommunistenfrage. Bedeutende Persönlichkeiten der Filmindustrie sind seit 4 oder 5 Jahren in einem andauernden Kampf gegen kommunistische Unterwanderung verwickelt und es wurden zahlreiche antikommunistische Organisationen innerhalb der Branche gegründet, um der Bedrohung Herr zu werden. Die Aufgabe, der sich dieses Komitee stellt, und der Zweck dieser Untersuchung wird daher sein, das Ausmaß der kommunistischen Unterwanderung der Filmindustrie Hollywoods zu ermitteln. Wir wollen herausfinden, welche strategischen Positionen der Branche von diesen Elementen eingenommen wurden, wessen Loyalität in Wort und Tat einer Fremdenmacht gehört. Die Anhörungen vor diesem Komitee werden unbeirrbar gerecht und unvoreingenommen sein. Wir haben Zeugen beider Seiten vorgeladen. Das Einzige, was uns interessiert, sind Fakten. Für alle Zeugen, Zuschauer, Mitglieder der Presse und andere Anwesende möchte ich noch einmal klarstellen, dass diese Anhörung in ordentlicher und würdevoller Weise ausgeführt werden wird. Wenn jedoch irgendjemand Hoffnung oder Pläne hat, die Abläufe heute oder in einer der zukünftigen Sitzungen zu stören, kann er sich sie gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Ich übergebe an den Chefermittler Mr. Stripling. Berthold Brecht. Mr. Brecht, erheben Sie sich und heben Sie die rechte Hand. Wollen Sie feierlich Zeugnis ablegen, schwören Sie die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, so wahr Gott Ihnen helfe? Das will ich. Bitte setzen Sie sich. Mr. Brecht, würden Sie uns bitte für das Protokoll Ihren vollen Namen nennen und Ihre derzeitige Anschrift? Sprechen Sie in das Mikrofon. Mein Name ist Berthold Brecht. Ich wohne in der 34 West 73rd Street, New York. Ich wurde in Augsburg, Deutschland geboren. Am 10. Februar 1898. Mr. Brecht, der Ausschuss hat die... Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bitte. Wie war nochmal das Datum? Noch einmal das Geburtsdatum, bitte. Der 10. Februar 98. 1898? 89. Na, Vorsitzender, der Ausschuss hat einen Übersetzer im Saal. Möchten Sie einen Übersetzer? Danke. Brauchen Sie einen? Wünschen Sie einen Übersetzer? Danke. Wenn er mir helfen würde, kann ich ihn brauchen. Herr Dolmetscher, bitte erheben Sie sich und heben Sie Ihre rechte Hand. Schwören Sie, dass Sie alle gestellten Fragen an den Zeugen nach bestem Gewissen und korrekt vom Englischen ins Deutsche übersetzen werden und nach bestem Gewissen und richtig alle Antworten des Zeugen aus dem Deutschen ins Englische übersetzen, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Nehmen Sie Platz. Mr. David Baumgart wurde als Übersetzer an die Seite des Zeugen gesetzt. Würden Sie sich bitte für das Protokoll ausweisen? David Baumgart. Wo sind Sie angestellt, Mr. Baumgart? In der Kongressbibliothek. Oh? Ich habe ihn nicht verstanden. Herr Vorsitzender, dürfte ich kurz ein kleines Statement in englischer Sprache verlesen? Ja, aber hat der leitende Ermittler die Identität des Übersetzers und des Zeugen schon geklärt? Nein, das habe ich noch nicht. Mr. Baumgart, Sie sind also bei der Kongressbibliothek beschäftigt? Ich bin bei der Kongressbibliothek angestellt, ja. Was genau ist Ihre Beschäftigung in der Kongressbibliothek? Sachverständiger für Philosophie in der Kongressbibliothek. Nun, Mr. Brecht, würden Sie dem Ausschuss bitte mitteilen, sind Sie oder sind Sie nicht Bürger der Vereinigten Staaten? Ich bin nicht Bürger der Staaten, der Vereinigten Staaten. Ich habe lediglich meine vorläufigen ersten Papiere... Wann wurden Ihnen Ihre ersten Papiere ausgestellt? In 41, als ich ins Land einreiste. Wann genau sind Sie in den Vereinigten Staaten angekommen? Dürfte ich vielleicht... Ich... Am 21. Juli in San Pedro. Meinen Sie den 21. Juli 1941? Korrekt. In San Pedro, Bundesstaat Kalifornien? Yes. Sie wurden in Augsburg, Bayern, Deutschland geboren, und zwar am 10. Februar 1888. Ist das korrekt? Yes. Ich lese das aus der Einwanderungsakte. 98. Korrekt ist es 98. Wie bitte? Ich denke, der Zeuge hat 98 gesagt. Ich habe mich nur gefragt, ob die Einwanderungsakte korrekt ist. 98. Übergeben wurde Ihnen das Quota-Einwanderungsvisum vom amerikanischen Vizekonsul in Helsinki, Finnland, am 3. Mai 1941. Das ist korrekt. Und mit diesem Visum sind Sie eingereist? Yes. Wo waren Sie wohnhaft, bevor Sie losfuhren? Also, bevor Sie nach Finnland gingen? Dürfte ich mein Statement verlesen? In diesem Statement habe ich... Zuerst, Mr. Brecht, müssen wir Sie eindeutig identifizieren. Die Identifizierung wird nicht lange dauern. Ich musste Deutschland im Februar 1933 verlassen, als Hitler die Macht übernahm. Dann ging ich nach Dänemark, aber als dann 1939 der Krieg drohte, musste ich nach Schweden, Stockholm, ausreisen. Ich blieb dort für ein Jahr. Dann befahl Hitler die Invasion in Norwegen und Dänemark. Da musste ich auch Schweden verlassen und ging nach Finnland, um dort auf mein Visum für die Vereinigten Staaten zu warten. Also gut, Mr. Brecht. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Bühnenautor und Dichter. Bühnenautor und Dichter? Yes. Wo sind Sie aktuell angestellt? Ich bin nirgendwo angestellt. Waren Sie jemals in der Kinoindustrie beschäftigt? Ja. Ich verkaufte eine Story in Hollywood. Hang Man, Also Die. Aber ich habe nicht das Drehbuch geschrieben. Ich bin kein professioneller Drehbuchautor. Ich habe noch eine andere Geschichte für eine Hollywood-Firma geschrieben, aber diese Story wurde nicht umgesetzt. Hangman Also Die. Wem haben Sie das verkauft? Welchem Hollywood-Studio? Das war, wenn ich mich recht erinnere, ein unabhängiges Studio. Pressburger bei United Artists. United Artists? Yes. Wann genau haben Sie die Geschichte an United Artists verkauft? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war 45 oder 44. Ich kann mich nicht genau erinnern. Und welchen anderen Studios haben Sie Material verkauft? Keinem anderen Studio. Abgesehen von der anderen Geschichte, die aber nicht umgesetzt wurde. Die habe ich für die Enterprise Studios geschrieben. Sind Sie bekannt mit Hans Eisler? Genauer gesagt, Johannes Eisler? Yes. Wie lange kennen Sie Johannes Eisler schon? Ich denke, seit Mitte der 20er Jahre. Also 20 Jahre also. Haben Sie mit ihm bei einer Reihe von Werken zusammengearbeitet? Yes. Mr. Brecht, sind Sie Mitglied der Kommunistischen Partei oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei? Dürfte ich vielleicht mein Statement vorlesen? Ich beantworte Ihnen die Frage, aber dürfte ich zunächst mein Statement... Ihr Statement müsste vom Vorsitzenden erst einmal zugelassen werden. Ja. Gut, schauen wir uns Ihr Statement an. Ja. Mr. Brecht, der Ausschuss hat Ihr Statement sorgfältig zur Kenntnis genommen. Es ist eine sehr interessante Geschichte über Ihr Leben in Deutschland, aber es ist in keiner Weise inhaltlich für diese Untersuchung relevant. Deshalb möchten wir nicht, dass Sie das Statement hier vorlesen. Bevor wir mit den Fragen fortfahren, würde ich gerne für das Protokoll noch den Eintrag vom 1. September zu den Akten legen, mit dem Sie vor den Ausschuss geladen worden sind. Sie sind hier aufgrund dieser Vorladung, oder? Ja. Ich werde die Ausgangsfrage noch einmal wiederholen. Sind Sie aktuell, waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei, in welchem Land auch immer? Herr Vorsitzender, ich habe von meinen Kollegen gehört, Sie sind der Meinung, dass diese Frage nicht zulässig sei, aber ich bin ein Gast in diesem Land. Ich möchte hier auch keine juristischen Argumente austauschen. Deswegen beantworte ich Ihre Frage voll und ganz, so wie es mir möglich ist. Ich war nicht Mitglied, ich bin kein Mitglied irgendeiner kommunistischen Partei. Ihre Antwort ist also, dass Sie niemals Mitglied der kommunistischen Partei waren? Das ist korrekt. Sie sind kein Mitglied der kommunistischen Partei in Deutschland? Nein, war ich nicht. Mr. Brecht, ist es wahr, dass Sie zahlreiche, sehr revolutionäre Gedichte, Bühnenstücke und andere Texte geschrieben haben? Ich habe im Kampf gegen Hitler eine Reihe Gedichte und Lieder und Stücke geschrieben. Und natürlich können Sie deswegen als revolutionär eingeschätzt werden, weil ich natürlich für den Sturz dieser Regierung war. Mr. Stripling, wir sind hier nicht interessiert an Stücken, die geschrieben wurden. Ja, gut. Den Umsturz in Deutschland zu verteidigen oder um die Regierung in Deutschland zu beseitigen. Ja, gut. Das kann ich nachvollziehen. Aber naja, die Untersuchung der Arbeiten, die Mr. Brecht geschrieben hat, gerade im Zusammenarbeit mit Mr. Hans Eisler, er scheint eine Person von internationaler Bedeutung für die kommunistische revolutionäre Bewegung zu sein. Nun, Mr. Brecht, ist es wahr oder wissen Sie, ob Sie Artikel geschrieben haben? Ruhe bitte. Würden Sie sich bitte hinsetzen. Bitte Ruhe. Sie können weitermachen. Haben Sie Artikel geschrieben, die in Publikationen in der deutschen Sowjetzone veröffentlicht wurden? Ich habe... In den letzten Monaten also? Nein. Ich kann mich nicht erinnern, solche Artikel geschrieben zu haben. Ich habe auch keine Artikel gedruckt gesehen. Ich habe keine solchen Beiträge geschrieben, also aktuell. Ich habe nur sehr wenige Aufsätze geschrieben, wenn überhaupt. Ich habe hier ein Dokument, das ich gerne dem Übersetzer geben würde, damit er es für den Ausschuss identifiziert und den Aufsatz, der auf Seite 72 steht, zusammenfasst. Mr. Stripling übergibt dem Übersetzer ein Dokument. Das ist hier... Oh, darf ich zu dieser Publikation etwas anmerken? Entschuldigung? Darf ich erklären, dass... Nun, das ist nachweislich veröffentlicht worden. Oh ja, aber das ist kein Aufsatz. Das ist eine Szene aus einem Stück, das ich in Dänemark geschrieben habe. Im Jahre, ich meine, 1937 oder 38. Das Stück hat den Titel Furcht und Elend des Dritten Reichs. The Private Life of the Master Race. Das ist der englische Titel. Danke, Mr. Baumgart. Und diese Szene ist eine der Szenen, in der es um eine jüdische Frau in Berlin im Jahre 1936-37 geht. Diese Szene wurde, wie ich jetzt sehe, in der Zeitschrift Ost und West abgedruckt. Herr Übersetzer, würden Sie uns die Vorderseite dieser Zeitschrift übersetzen? Ost und West? Beiträge zu kulturellen und politischen Fragen der Zeit? Herausgegeben von Alfred Kantorowitsch. Können Sie das buchstabieren? K-A-N-T-O-R-O-W-I-C-Z. Berlin, Juli 1947, 1. Jahr. Mr. Brecht, kennen Sie den Herausgeber der Publikation, deren Name gerade vorgelesen wurde? Ja, ich kenne ihn aus Berlin und ich habe ihn in New York noch einmal getroffen. Wissen Sie, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei in Deutschland ist? Als ich ihn in Deutschland getroffen habe, war er meines Wissens ein Journalist aus dem Ullstein Verlag. Das ist kein kommunistischer Verlag. Es gab da überhaupt keine kommunistischen Zeitungen mehr. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht mit Sicherheit sagen, ob er ein Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands war oder nicht. Sie wissen also nicht, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei war? Keine Ahnung, wirklich. Ich weiß es nicht. Im Jahre 1930 haben Sie ein Stück veröffentlicht mit dem Titel D.A. Leerzeichen M-A-S-S-N-A-H-M-E. Die Maßnahme. Haben Sie dieses Stück geschrieben? Ja. Ja? Würden Sie dem Ausschuss bitte das Thema dieses Stücks erläutern? Ja, ich will es gern versuchen. Können Sie erklären, was der Titel dieses Stücks bedeutet? Die Maßnahme bedeutet, meint... Measures to be taken. Steps to be taken. Könnten disziplinierende Maßnahmen gemeint sein? Doch nicht disziplinierende Maßnahmen. Es meint Maßnahmen, die unternommen werden. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Es bedeutet lediglich Maßnahmen oder Schritte, die unternommen werden. Alles klar. Können Sie dem Ausschuss nun bitte erklären, yes. Erzählen Sie, wovon dieses Stück handelt? Ja, dieses Stück ist eine Adaption eines alten religiösen japanischen Stoffes in der Tradition des No-Theaters. Das Stück bleibt ziemlich nah an dieser alten Vorlage, die zum Ausdruck bringt, wie man sich einer bestimmten Idee bis in den Tod unterwirft. Was war diese Idee, Mr. Brecht? Die Idee im alten Ursprung war eine religiöse Idee. Diese jungen Leute... Hat das nicht auch was mit der Kommunistischen Partei zu tun? Yes. Die Aufrechterhaltung der Disziplin in der Kommunistischen Partei? Ja. Es ist ein neues Stück, eine Adaption. Die Ausgangslage des Stücks war Russland, China, 18, 19 auch noch. Da waren ein paar kommunistische... Agitatoren, die gingen in eine Art Niemandsland zwischen den beiden Staaten. Also Ostrussland war damals noch nicht der Staat. Mr. Brecht, darf ich Sie kurz unterbrechen? Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das Stück eher pro-kommunistisch oder antikommunistisch oder fällt es sich neutral in Bezug auf den Kommunismus? Nein. Ich würde sagen, Sie müssen sehen, Literatur an und für sich hat das Recht und die Pflicht, dem Publikum die Ideen der jeweiligen Zeit nahezubringen. In diesem Stück nun, ich habe ungefähr 20 Stücke geschrieben, aber in diesem Stück wollte ich zum Ausdruck bringen, wie die Gefühle und Ideen der deutschen Arbeiter aussehen, die gegen Hitler kämpfen. Ich formulierte als Künstler in positiver Sichtweise, was... Kampf gegen Hitler, sagen Sie? Yes. Wie soll das passen? Geschrieben 1930. Doch, doch, der Kampf gegen Hitler begann ja schon 1923. Sie sagen, es hat etwas mit China zu tun, also nichts mit Deutschland? Nein. Lassen Sie mich kurz daraus vorlesen. Yes. An vielen Stellen wird Bezug auf die Theorien und Lehren von Lenin genommen. Das sogenannte ABC des Kommunismus und im Allgemeinen die Aktivitäten der chinesischen kommunistischen Partei. Das folgende sind Auszüge aus dem Stück. Die vier Agitatoren aus Moskau, Doppelpunkt. Wir kommen aus Moskau als Agitatoren. Wir möchten zur Stadt Mukden reisen, um Propaganda zu machen und um in den Betrieben die chinesische Partei aufzubauen. Wir wurden angewiesen, uns im Hauptquartier in der Nähe der Grenze zu melden, um dort einen Führer zu bekommen. Da kam aus dem Vorraum ein junger Genosse und sprach uns auf die Hintergründe unserer Mission an. Wir wiederholten das Gesagte noch einmal. Der junge Genosse, Doppelpunkt. Ich bin der Parteisekretär des Hauptquartiers, der letzte Posten vor der Grenze. Mein Herz schlägt für die Revolution. Der Anblick des Unglücks trieb mich in die Reihen der Kämpfer. Die Menschen müssen den Menschen helfen. Ich bin für die Freiheit. Ich glaube an die Menschheit und ich bin für die Gesetze der kommunistischen Partei, die für die klassenlose Gesellschaft und gegen Ausbeutung und Unkenntnis kämpft. Unsere beiden Seiten müssen die Revolution verteidigen. Ich hörte ihr Post vom Zentralkomitee, in dem uns gesagt wird, was zu tun ist. Die drei Agitatoren, Doppelpunkt. So ist es, aber euch bringen wir nichts. Über die Grenze nach Mukden bringen wir den chinesischen Arbeitern die Lehren der Klassiker und der Propaganda. Das ABC des Kommunismus. Wir wollen den Unwissenden die Wahrheit über ihre Lage nahe bringen, zu den Unterdrückten das Klassenbewusstsein bringen und für die Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Bei euch sollen wir ein Automobil und einen Führer bekommen. Die vier Agitatoren, Doppelpunkt, wir gingen als Chinesen nach Mukden, vier Männer und eine Frau, um Propaganda zu verbreiten und die chinesische Partei aufzubauen und die Menschen vertraut zu machen mit den Lehren der Klassiker und der Propaganda, das ABC des Kommunismus. Wir wollen den Unwissenden die Wahrheit über ihre Lage nahebringen, den Unterdrückten das Klassenbewusstsein bringen und für die Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Jeder Einzelne hat zwei, die Partei hat 1000 Augen, die Partei kann nicht zerstört werden, denn sie kämpft mit den Methoden der Klassiker, die sich an der Wirklichkeit orientieren und geändert werden müssen für die Ausbildung der Massen. Wer aber ist die Partei? Sie sitzt in einem Haus mit Telefonen. Ihre Gedanken sind geheim und ihre Entschlüsse unbekannt. Wer ist sie? Wir alle sind die Partei, du und ich, ihr alle und wir alle. In deinem Anzug steckt sie, Genosse, in deinem Kopf denkt sie, wo immer ich wohne, ist ihre Heimat. Und wo du angegriffen wirst, da ist ihr Kampf. Nun, Mr. Brecht, können Sie dem Ausschuss sagen, ob einer der Charaktere in diesem Stück von seinen Genossen ermordet wurde, weil das im Interesse der Partei war, der kommunistischen Partei? Stimmt das so? Nein, das ist nicht ganz. Aufgrund fehlender Disziplin? Nein. Ermordet Nein. wurde Nein. von seinen Genossen. Nein, so ist das wirklich nicht in dem Stück. Würden Sie den Text sorgfältig lesen, würden Sie feststellen, dass, wie in der alten japanischen Vorlage, in der es nur um andere Ideen ging, der junge Mann, der stirbt, überzeugt ist, dass er der Mission, an die er glaubt, Schaden zugefügt hat. Und Er gab das zu. Er war bereit zu sterben, um nicht noch größeren Schaden anzustellen. Deswegen bat er seine Genossen, ihm zu helfen. Und alle zusammen halfen sie ihm zu sterben. Er springt in einen Abgrund. Sie führen ihn geradezu fürsorglich an diesen Abgrund. Und das ist die Geschichte. Ich entnehme Ihren Bemerkungen, also Ihrer Antwort, dass er nur getötet wurde. Er wurde nicht ermordet. Er wollte sterben. Haben Sie ihn getötet? Nein, Sie haben ihn in der Geschichte nicht getötet. Er begeht Selbstmord. Sie halfen ihm dabei, aber natürlich haben Sie ihm auch gesagt, es wäre besser, wenn er einfach nur verschwinden würde. Für ihn und für Sie und natürlich auch für die Sache, an die Sie alle glaubten. Nun, Mr. Brecht, können Sie dem Ausschuss sagen, wie oft Sie in Moskau waren? Yes. Ich war eingeladen in Moskau, Moment, zweimal. Wer hat Sie eingeladen? Beim ersten Mal wurde ich von der Organisation Vox eingeladen. Das ist eine Organisation zur Pflege des Kulturaustausches. Ich war eingeladen, einen Film vorzustellen, einen Dokumentarfilm, bei dem ich in Berlin geholfen hatte. Wie lautete der Titel des Films? Der Name, also auf Deutsch, bezog sich auf eine Siedlung am Rande Berlins, Kuhle Wampe. Können Sie es einmal buchstabieren? Kuhle Wampe. Haben Sie in Berlin, als Sie in Moskau waren, haben Sie da Sergei Tretjakov getroffen? Tretjakov, ja, das ist ein russischer Autor. Ein Schriftsteller? Ja, er hat einige meiner Gedichte übersetzt. Und ich glaube, ein Bühnenstück. Herr Vorsitzender, die Zeitschrift Internationale Literatur Nummer 5, 1937, veröffentlicht vom Staatlichen Verlag für Literatur und Kunst in Moskau, publizierte einen Beitrag von Sergei Tretjakov, einem der führenden sowjetischen Autoren, ein Interview, das er mit Mr. Brecht führte. Auf Seite 60 heißt es, hier zitiert er Mr. Brecht, ich war Mitglied des Augsburger Revolutionskomitees, fuhr Brecht fort. Augsburg lebte im Schatten von München. Das Militärlazarett war die einzige militärische Einrichtung in der Stadt. Man wählte mich in das Revolutionskomitee. Ich erinnere mich an Georg Brehm und den polnischen Bolschewik Olszewski. Wir hatten keinen einzigen Rotgardisten aufzuweisen. Wir kamen nicht einmal dazu, ein einziges Dekret zu erlassen, die Bank zu verstaatlichen oder eine Kirche zu schließen. Nach 2 Tagen schon erreichten die Truppen General Epps auf ihrem Weg nach München unsere Stadt. Ein Mitglied des Revolutionskomitees versteckte sich in meiner Wohnung, bis ihm die Flucht gelang. Er schrieb »Trommeln in der Nacht«. Das Werk bezieht sich auf die Revolution. Der Hauptfigur, die einfach nach Hause gegangen war, dröhnten noch die Trommeln der Revolution im Ohr. Aber der Mann hatte es vorgezogen, heimzukehren, an seine gemütliche Herdstätte. Das Werk war eine vernichtende Satire auf diejenigen, die der Revolution den Rücken gekehrt hatten, um in die Wohnzimmerstuben zurückzukehren. Brechts Bühnenstück »Die Maßnahme« war das erste seiner Stücke, das sich mit kommunistischen Inhalten beschäftigte. Es ist wie eine Gerichtsverhandlung angelegt, bei der die Figuren sich dafür rechtfertigen, dass ein junger Genosse ermordet wurde. Die Richter, die gleichzeitig das Publikum darstellen, fassen das Geschehen zusätzlich zusammen. Als er 1932 Moskau besuchte, erzählte mir Brecht von seinen Plänen, in Berlin ein Theater zu organisieren, an dem Stücke über die interessantesten Gerichtsprozesse in der Geschichte der Menschheit inszeniert würden. Er beschäftige sich mit der Idee, ein Stück zu schreiben, in dem Revolutionäre versteckt werden, die gegen die Erhöhung des Weizenpreises durch die Landbesitzer gekämpft hatten. Doch so etwas setzte ökonomisches Wissen voraus. Das Studium der Ökonomie brachte Brecht zu Marx und Lenin, deren Werke zu einem zentralen Bestandteil seiner Bibliothek wurden. Brecht studierte Lenin und zitiert ihn wie einen großen Denker und Poeten. Das traditionelle Drama spiegelt den Kampf der Klasseninstinkte wider. Brecht fordert, dass der Kampf der Klasseninstinkte durch den Kampf des gesellschaftlichen Bewusstseins ersetzt wird. Er meint, dass die Situation nicht nur wahrgenommen, sondern erklärt werden muss, um das Klassenbewusstsein zu stärken, zusammengetragen in einer Ideologie, die die ganze Welt verändern wird. Erinnern Sie sich an dieses Interview, Mr. Brecht? Nein. Das muss vor 20 Jahren oder so geschrieben worden sein. Ich zeige Ihnen die Zeitschrift, Mr. Brecht. Ja, ich habe keinen Zweifel, dass da vielleicht ein Interview war. Der Zeitschriftenband wird dem Zeugen gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, Mr. Stripling. Ich kann mich nicht im Detail an dieses Interview erinnern. Ich denke, es ist eine mehr oder weniger journalistische... Summary. Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung von Gesprächen und Diskussionen, die von Tretjakow angefertigt worden ist. Basieren die meisten Ihrer Schriften auf den Theorien von Lenin und Marx? Ich glaube nicht, dass das wirklich korrekt wäre. Aber natürlich musste ich als Bühnenschriftsteller auch die Schriften von Marx zur Geschichte studieren. Ich glaube nicht, dass man intelligente Bühnenstücke ohne dieses Studium entwerfen kann. Die heutige Geschichtsschreibung wird einfach stark von diesen marxischen Geschichtstheorien beeinflusst. Mr. Brecht, haben Sie seit Ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten an irgendwelchen Treffen der Kommunistischen Partei teilgenommen? Nein, ich denke nicht. Sie denken nicht? Nein. Nun, sind Sie sicher? Nein, ich... Sicher? Ich bin sicher, ja. Sie sind sich sicher, niemals teilgenommen zu haben? Ja, ich glaube. Ich bin jetzt 6 Jahre hier. Ich glaube nicht, dass ich politischen Treffen beigewohnt habe. Ich meine jetzt nicht politischen Treffen. Ich meine, haben Sie kommunistische Treffen in den Vereinigten Staaten besucht? Ich denke nicht, nein. Sind Sie sicher? Ich denke, dass ich mir schon sicher bin. Ja. Dankeschön. Was soll ich sagen? Meiner Meinung nach habe ich keine solchen Treffen besucht. Mr. Brecht, haben Sie in der Zeit Ihres Aufenthalts in den USA irgendwelche offiziellen Angehörigen der Sowjetregierung getroffen? Ja, ja. In Hollywood war ich manchmal eingeladen. 3 oder 4 Mal war ich im Sowjetkonsulat eingeladen. Natürlich nicht alleine, sondern mit vielen anderen... Und manchmal, was für andere? Was für andere? Wie bitte? Was für andere Personen waren da? Ich war doch mit anderen Schriftstellern und Künstlern und Schauspielern. Sie haben dort Empfänge ausgerichtet bei besonderen sowjetischen... Feierlichkeiten? Ja, Feierlichkeiten. Mr. Brecht, haben denn irgendwelche Offiziellen der Sowjetregierung auch einmal Sie besucht? Ich denke, nein. Hat Gregory Keifitz Sie nicht am 14. April 1943 besucht? Der Vizekonsul der Sowjetregierung? Sie kennen Gregory Keifitz, oder? Konzentrieren Sie sich bitte. Ich erinnere mich nicht an den Namen, aber vielleicht habe ich ihn mal kennengelernt. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ist er zu Ihnen gekommen und hat Sie besucht? Am 14. April 1943. Das ist natürlich möglich. Und dann noch einmal am 27. April. Und dann noch einmal am 16. Juni 1944. Das kann schon sein. dass irgendjemand... Das Problem ist ganz einfach, dass ich mich an keinen Namen erinnern kann. Aber dass einer der Kulturattachés... Kulturattachés? Es bleibt immer noch der Vizekonsul. Mich besucht hat, das ist... Gregory Kaifetz. Ich buchstabiere den Nachnamen. C-H-I-A-F-E-T-S. Kaifetz. Genau. Erinnern Sie sich an Mr. Kaifetz? Ich kann mich wirklich nicht an den Namen erinnern, aber es ist gut möglich. Ich erinnere mich jedenfalls, dass mich jemand vom russischen Konsulat besucht hat, aber nicht nur dieser Mann. Einmal glaube ich auch der Konsul selbst, aber ich kann mich auch an seinen Namen nicht erinnern. Aus welchem Grund ist er vorbeigekommen? Ja, es muss etwas mit meinen Beziehungen zu deutschen Autoren zu tun gehabt haben. Mit einigen bin ich befreundet. Deutsche Schriftsteller? Ja, aber in Moskau. In Moskau? Ja, und dann sind ja zum Beispiel auch einige meiner Stücke im Staatsverlag in der Sowjetunion als Übersetzung erschienen. Furcht und Elend des Dritten Reiches, Galilei und der Roman Die Drei-Groschen-Oper und Gedichte und Hat so. Gerhard Eisler. G-E-R-H-A-R-D, Eisler. Sie jemals besucht? Nicht Hans, sondern Gerhard? Ich habe auch Gerhard Eisler getroffen. Er ist der Bruder von Hans. Er hat mich zusammen mit Hans besucht, aber dann auch 3 oder 4 Mal allein. Können Sie mir sagen, in welchem Jahr das war? War das nicht das gleiche Jahr, in dem Mr. Kaifetz Sie besucht hat? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich sehe da auch keinen Zusammenhang. Können Sie sich daran erinnern, dass er Sie am 17. Januar 1944 besucht hat? Ich kann mich an kein Datum erinnern, aber es kann natürlich möglich sein, dass er mich an diesem Tag besucht hat. Und warum hat er Sie besucht? Er wird sich nach seinem Bruder erkundigt haben, der, wie gesagt, ein alter Freund von mir ist. Wir haben auch einige Partien Schach gespielt und uns über Politik unterhalten. Über Politik? Yes. Moment, die letzte Antwort habe ich nicht verstanden. Sie haben sich über Politik unterhalten. In Ihren Gesprächen mit Gerhard Eisler haben Sie sich da auch über die kommunistische Bewegung in Deutschland unterhalten? Ja, natürlich haben wir uns über die aktuelle deutsche Politik unterhalten. Er ist da Fachmann, er ist Politiker. Er ist also ein Politiker? Ja, er kannte sich deswegen natürlich auch sehr viel besser aus als ich. Was die aktuelle politische Situation in Deutschland angeht. Mr. Brecht, können Sie dem Ausschuss sagen, als Sie in unser Land einreisten, haben Sie da den Immigrationsbehörden gegenüber angegeben, welchen Organisationen Sie jemals angehört haben? Ich kann mich an eine solche Einlassung nicht erinnern, aber ich denke, es waren die üblichen Einlassungen, dass ich nicht vorhabe oder plane, die amerikanische Regierung zu stürzen. Es ist möglich, dass man mich gefragt hat, ob ich der Kommunistischen Partei angehöre, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Aber sollte es so gewesen sein, hätte ich das geantwortet, was ich heute hier auch ausgesagt habe, dass ich kein Mitglied gewesen bin. Soweit meine Erinnerung. Sie sagen also, Sie wurden gefragt, ob Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen sind? Ich kann mich nicht erinnern. Wurden Sie gefragt, ob Sie jemals in der Sowjetunion waren? Ich glaube wirklich, dass dem so ist und dass ich alles erzählt habe. Hat man habe. Sie hinsichtlich Ihrer Texte befragt? Nein, meiner Erinnerung nach nein. Ich kann mich an keine Literaturdiskussion im Konsulat in Helsinki erinnern. Sie haben ausgesagt, dass Sie das Buch, also die Geschichte Hangman Also Die, an United Artists verkauft haben. Ist das korrekt? Ja, an eine unabhängige Firma. Stimmt es, dass Hans Eisler die Hintergrundmusik zu Hangman Also Die komponiert hat? Ja, das stimmt. Können Sie sich erinnern, wer die Hauptrolle in diesem Film gespielt hat? Nein, das weiß ich nicht. Sie erinnern sich nicht, wer die Hauptrolle in Ihrem eigenen Film gespielt hat? Ich glaube, Brian Don Levy hat sie übernommen. Ja, korrekt. Können Sie sich an andere Schauspieler oder Schauspielerinnen aus dem Film erinnern? Nein, kann ich nicht. Sie müssen doch wissen, dass ich nicht viel mit der filmischen Umsetzung des Stoffes zu tun hatte. Ich habe Ihnen die Story verkauft und gab den Drehbuchautoren ein paar Hintergrundinformationen über den Nationalsozialismus in der Tschechoslowakei. Mit den Schauspielern hatte ich gar nichts zu tun. Mr. Stripling, können wir uns etwas beeilen? Wir haben auch heute Nachmittag noch ein sehr anstrengendes Programm. Nun, Mr. Brecht, seit Sie in den Vereinigten Staaten sind, haben Sie da irgendwelche Artikel geschrieben für irgendwelche kommunistischen Publikationen in den Vereinigten Staaten? Ich denke nicht, nein. Kennen Sie die Zeitschrift New Masses? Nein. Sie haben nie davon gehört? Doch, natürlich. Hatten Sie jemals einen Beitrag in dieser Zeitschrift? Nein. Haben die jemals Werke von Ihnen veröffentlicht? Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass Sie einige meiner Gedichte übersetzt haben, aber ich hatte da keine direkte Beziehung. Noch habe ich Ihnen irgendwas geschickt. Haben Sie beim Song »Lob des Lernens« mit Hans Eisler zusammengearbeitet? Ja. Was heißt zusammengearbeitet? Ich habe den Song geschrieben. Sie haben diesen Song geschrieben? Ja, ich habe den Song geschrieben. Er hat nur die Musik gemacht. Würden Sie dem Ausschuss den Text des Songs einmal vortragen? Kann ich machen. Vielleicht sollte ich noch darauf hinweisen, dass dieses Lied eine Adaption ist von Gorkis Lied »Die Mutter«. Im Original richtet sich eine russische Arbeiterfrau an andere arme Menschen. Es wurde hier im Land aufgeführt, oder? Ja, 1935 in New York. Ich werde es vorlesen. Und Sie können mir sagen, ob es so richtig ist. Bitte. Lerne nun die einfache Wahrheit, du, für den die Zeit endlich gekommen ist. Es ist nie zu spät, also lerne das ABC. Es ist nicht genug, aber lerne es trotzdem. Fürchte dich nicht und lass dich nicht unterdrücken. Als erstes musst du Lektion lernen. Du musst bereit sein zu übernehmen. Nein. Entschuldigung, das ist wirklich eine falsche Übersetzung. Einen kurzen Moment bitte. Ich gebe Ihnen den richtigen Text. Das ist nicht die richtige Übersetzung? Nein, dieser Text ist falsch. Also, der Sinn stimmt nicht mit der Übersetzung. Das ist sinnentstellt und zudem sprachlich so übersetzt, dass es nicht gerade eine Erbauung ist. Aber darauf will ich hier gar nicht eingehen. Was soll der Text denn zum Ausdruck bringen? Ich habe hier einen Teil der Zeitschrift The People, herausgegeben von der Kommunistischen Partei in den Vereinigten Staaten, verlegt von den Workers Library Publishers, und auf Seite 24 heißt es da »Lob des Lernens«. Yes. Von Bert Brecht, Musik von Hans Eisler. Und da steht »Du musst bereit sein, die Macht zu übernehmen. Lerne es. Obdachlose, lernt es. Männer in den Gefängnissen, lernt es. Frauen in der Küche, lernt es. Ihr 65-Jährigen, ihr müsst bereit sein, die Macht zu übernehmen. Hier, da, könnte ich korrekt übersetzen. Dürfte ich vielleicht... Immer wieder, du musst bereit sein, die Macht zu übernehmen. Das ist der Kern der ganzen Sache. Ja, Mr. Stripling, vielleicht kann ich es einmal dem Sinn nach übersetzen. Die korrekte Übersetzung lautet, du musst die Führung übernehmen. Die Führung, genau. Es meint definitiv die Führung übernehmen. Es ist das gleiche Wort wie Führer Hitler oder ähnliches. Es ist nicht Macht übernehmen. Das Vorgelesene ist keine wörtliche Übersetzung des deutschen Textes, der hier vor mir liegt. Mr. Brecht, aber es ist veröffentlicht worden in den Publikationen der Kommunistischen Partei, oder? Was meint es denn vom Sinn her? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe dieses Buch, aus dem Sie zitieren, nie bekommen. Wahrscheinlich war ich gar nicht im Land, als es gedruckt worden ist. Der Text wurde als Lied veröffentlicht. Die Musik dazu wurde von Hans Eisler komponiert. Ich habe keine Erlaubnis erteilt, den Text so zu veröffentlichen. Ich habe diese Übersetzung niemals zu Gesicht bekommen. Sie haben den Text bei sich? In deutscher Sprache, ja. Von diesem Lied? Natürlich, hier im Buch. So wie es im Original geschrieben wurde? In Deutsch. So geht es immer weiter. Du musst die Macht übernehmen, du musst die Macht übernehmen. Zögere nicht, Fragen zu stellen, Genosse. Das steht da so. Zögere nicht, Fragen zu stellen, Genosse. Ja, warum lassen Sie mich nicht einfach aus dem Deutschen Wort für Wort übersetzen? Ich denke, Sie sind hauptsächlich an einer Übersetzung des immer wiederkehrenden Refrains interessiert. Ich verstehe das Englisch des Übersetzers kaum besser als das des Zeugen. Bitte um Entschuldigung, ich werde mir Mühe geben. Sprechen Sie in das Mikrofon, bitte. Vielleicht kommen wir ja doch damit klar. Die letzte Zeile aller drei Strophen bedeutet, korrekt übersetzt, du musst die Führung übernehmen. Nicht, du musst die Macht übernehmen. Du musst die Führung übernehmen, wäre die treffendste und geschmeidigste Übersetzung. Mr. Brecht, haben Sie jemals einen Antrag gestellt, in die Kommunistische Partei aufgenommen zu werden? Ehrlich gesagt, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Was haben Sie jemals einen Antrag gestellt, nein, Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden? Nein, nie. Herr Vorsitzender, ich war ein unabhängiger Autor und ich wollte immer ein unabhängiger Schriftsteller sein. Und ich habe darauf bestanden, immer. Und auch rein theoretisch als Kopfentscheidung war es für mich sicher das Beste, niemals Mitglied irgendeiner Partei zu sein. Und all die Sachen, die Sie hier vortragen, sind ja nie nur für deutsche Kommunisten geschrieben worden. Sie sind ja für jede Art von Arbeiter geschrieben worden. Sozialdemokratische Arbeiter waren in den Vorstellungen, katholische Arbeiter aus katholischen Gewerkschaften, auch Arbeiter, die gar keiner Partei angehörten und das auch gar nicht wollten. Mr. Brecht, hat Gerhard Eisler Sie jemals gefragt, ob Sie Mitglied der Kommunistischen Partei werden wollen? Nein, nein. Hat Hans Eisler Sie jemals gefragt, Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden? Nein, das hat er nicht. Ich denke, Sie hielten mich für einen Schriftsteller, der einfach nur seine Sicht der Wahrheit darstellen wollte. Ich war für Sie keine politische Figur. Erinnern Sie sich überhaupt an irgendjemanden, der Sie aufgefordert hat, Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden? Es kann sein, dass irgendwelche Leute es mir vorgeschlagen haben, aber für mich war klar, dass das nicht mein Ding war. Was waren das für Leute, die gefragt haben, ob sie nicht Mitglied der Kommunistischen Partei werden wollen? Oh, also Leser. Wer? Also Leute, die meine Gedichte gelesen haben oder Leute aus dem Publikum. Es gab jedenfalls nie eine offizielle Anfrage, also an mich persönlich gerichtet. Aber es gab Leute, die Sie gefragt haben, ob Sie nicht Mitglied der Kommunistischen Partei werden wollen, oder? Also... Meint er jetzt in Deutschland? In Deutschland. Sie meinen in Deutschland? Nein, nein, ich meine in den Vereinigten Staaten. Nein, nein, nein, nein, nein. Ach, das ist doch jetzt müßig. Ja, macht das weitaus besser als so mancher andere Zeuge, den Sie hier geladen haben. Sie erinnern sich also an niemanden, der Sie hier in den Staaten aufgefordert hat, Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Mr. McDowell, haben Sie noch Fragen? Keine Fragen, nein. Mr. Fail? Nein, auch nicht. Mr. Stripling, haben Sie noch Fragen? Ich würde Mr. Brecht gerne noch fragen, ob ein Gedicht, besser gesagt ein Lied mit dem Titel Vorwärts, wir haben nicht vergessen geschrieben hat. Vorwärts? Was? Vorwärts, wir haben nicht vergessen. Wahrscheinlich erkenne ich den englischen Titel einfach nicht. Kann ich mir das anschauen? Können Sie das bitte mal ins Deutsche übersetzen? Vorwärts und nicht vergessen. Ah ja, ja, jetzt weiß ich, ja. Das haben Sie geschrieben, oder? Jetzt wissen Sie, was ich meine, oder? Ja, klar. Dürfte ich das dem Ausschuss einmal vorlesen? Ja, kein Einwand. Vorwärts, wir haben nicht vergessen. Unsere Stärke in den Kämpfen, die wir gewonnen haben, egal was auch droht, vorwärts nicht vergessen. Gemeinsam sind wir stark. Diese unsere Hände haben die Straßen gebaut, die Mauern, die Türme. Die ganze Welt wurde von uns gemacht. Was davon können wir unser eigen nennen? Der Refrain, vorwärts marschiere zur Mauer. Durch die Stadt, das Land und die Welt. Vorwärts immer voran. Wem gehört diese Stadt? Wem gehört diese Welt? Vorwärts, wir haben nicht vergessen. Steht zusammen in Hunger und Schmerz, egal was auch droht, vorwärts und nicht vergessen, die Welt ist unser Ziel. Wir werden die Welt von den Schatten befreien, jeder Laden und jeder Raum, jede Straße und jede Wiese, die ganze Welt wird uns gehören. Haben Sie das geschrieben, Mr. Brecht? Nein, also ich habe ein Gedicht in deutscher Sprache geschrieben, aber das unterscheidet sich von diesem hier doch sehr. Keine weiteren Fragen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Mr. Brecht. Sie waren ein gutes Vorbild für die Zeugen von Mr. Kenny und Mr. Crumb. Wir machen Pause bis um 14 Uhr. Und die Folgen? Bertolt Brecht. Brecht verließ unmittelbar nach der Anhörung die USA und siedelte nach Zürich über. Laut einem Spiegelbericht aus dem Jahr 2016 kam er damit dem FBI zuvor, das einen Tag später einen Haftbefehl gegen ihn erhalten haben soll. Eigentlich wollte der Dramatiker nach Berlin reisen, die US-Regierung als Besatzungsmacht verweigerte ihm jedoch, dem Bericht zufolge, die Einreise. Gegenüber dem amerikanischen Brecht-Übersetzer Eric Bentley bekundete Brecht später seine Gefühle bei der Vernehmung so: Sie waren nicht so schlimm wie die Nazis. Die Nazis hätten mich niemals rauchen lassen. In Washington erlaubten sie mir meine Zigarre und ich benutzte sie, um zwischen ihren Fragen und meinen Antworten wirkungsreich zu gestikulieren. Bartley Crum. Anwalt Bartley Crums späterer Einsatz für die American Crusade Against Lynching hatte eine besonders scharfe Beobachtung durch das FBI zur Folge. Sein Telefon wurde abgehört, seine Post geöffnet und er selbst wurde permanent überwacht. Er verlor einen Großteil seiner Klienten und beging 1959 Selbstmord. Robert E. Stripling. Chefermittler Richard Stripling hatte sich schon seit Mitte der 30er Jahre mit den kommunistischen Umtrieben in den Vereinigten Staaten beschäftigt. Zusammen mit dem späteren Präsidenten Richard Nixon klagte er zahlreiche Menschen der kommunistischen Spionage an. Seine Sichtweise auf die Zeit stellte er 1949 in seinen Memoiren The Red Plot Against America dar. J. Parnell Thomas. Der Vorsitzende J. Parnell Thomas, 1937 erstmals in den Kongress gewählt, blieb bis 1950 Abgeordneter der Republikanischen Partei. Dann, 3 Jahre nach dem hier dargestellten Verhör, trat er aufgrund schwerer Korruptionsvorwürfe zurück, wurde verurteilt und saß 18 Monate im Gefängnis von Danbury ein. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass zeitgleich dort Lester Cole und Ring Lardner Jr. inhaftiert waren, die als Teil der sogenannten Hollywood Ten die Kooperation mit Thomas' Ausschuss verweigert hatten und deswegen zu Haftstrafen verurteilt worden waren.